geht über den Asphalt. Die Straße sind dunkel und die Nacht ist kalt. Eine finstere Gestalt, die kommt sehr heran. Du bist der Weg, der auf Feuer jetzt bist du dran. Das ist die Nacht der langen Messer. Und es geht um kein Zurück. Lange Träume der Gespäßer. Doch du verbrichtest dein Glück. Das ist die Nacht der langen Messer. Und es geht um kein Zurück. Lange Träume der Gespäßer. Doch du verbrichtest dein Glück. Du hast den Kristall und gehst dich nur gemein. Nach Nacht in deiner Zelle bist du ganz allein. Ein schwuler Psychopath schwimmt an deinem Bett. Und dieser Psychopath findet deinen Internet. Das ist die Nacht der langen Messer. Und es gibt doch kein Zurück. Ja, mit Freunden, der ist ein Messer. Doch du verschwindest dein Glück. Es ist die Nacht der langen Messer. Und es gibt nur kein Zurück. Ja, mit Freunden, der ist ein Messer. Doch du verschwindest dein Glück. Doch wenn du so weit dann machst, dann wirst du dir nicht alt. Deine Feindbildung und nicht allen denken. Denn einfach in der Wurst will ich mich verrücken. Das ist die Nacht der langen Messer. Und es geht um kein Zurück. Ja, mit Freude wär ich jetzt besser. Doch du verschwindest dein Glück. Das ist die Nacht der langen Messer. Und es gibt nur kein Zurück. Ja, mit Freunden wär ich jetzt besser. Doch du verschwindest dein Glück.